Die führenden Kader der Partei und des Staates besuchten am 4. Juni die Unterkunft der Delegierten für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation. Der stellvertretende Vorsitzende des Sekretär der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, und die Mitarbeiter der Partei, des Ministerkabinetts, des Ministeriums für Volksstreitkräfte und des Jugendverbandes beglückwünschten die Delegierten der Kinderorganisation herzlich.